die Frage, die an mich gerichtet war, ja, okay, ich habe nicht gesagt, über Irakkrieg haben Sie gesagt, so, für mich in Ordnung, also ich habe nicht dagegen. Ich wollte nur sagen, diese, ich habe nicht nur erwähnt, dass eine Revolution Export Khomeini machen wollte. Ich habe irgendwie schon darauf hingewiesen, dass diese Revolution Export machen wollte, die Botschaft war, ich will die Jerusalem befreien von Juden. Und das war die Botschaft. Und er wollte wirklich so lange Krieg führen, bis er in Jerusalem ist. Aber was Sie gesagt haben über Atombombe und dass wir nicht hier über Menschenrechte hier geredet haben, das denke ich mal, das ist doch klar, wir werden über Menschenrechte, ich habe auch versucht, über Arbeiterklasse reden, die leider iranische Linke hat versagt. Die ganze Zeit wurde so geredet, warum reden wir nicht über Menschenrechte im Iran? Okay, also ich finde, das ist sehr Schwachsinn. Wir sehen, also ich bin in Deutschland und ich versuche mit deutscher Staat klar zu machen, sie können nicht mit diesem Regime verhandeln. Sie können nicht mit diesem Regime wirtschaftliche Verträge machen. Sehen Sie, nachdem Stop the Bomb die Sache mit Siemens und Nokia veröffentlicht hat, wirklich tatsächlich im Iran wurde Nokia und Siemens boykottiert von iranischer Bevölkerung. Das war der Ziel der iranischen Bevölkerung, wie sagen, ich will nicht, dass diese Atombombe gebaut wird, weil das ist eine große Verbindung zwischen dieser scheiß Atombombe und meiner Unterdrückung in diesem Land. Die Arbeiterklasse gehen auf die Straße und sagen, Gegensatz zu Ahmadinejad, die immer betont, Atombombe ist unser Recht. Die Arbeiter sagen, nein, Wohlstand und Brot ist unser Recht. Wo waren die iranischen Oppositionelle? Stattdessen, jedes Mal ist es das Gleiche wie jedes Mal. Wenn man über Atombombe iranische Regime redet, man sagt meist, leider ist das so, nicht nur linke Iraner. Ich bin nicht wirklich iranische Linke, weil mir am Herzen liegt, weil wirklich, wie er gesagt hat, iranische Linke eine sehr große Rolle gespielt hat, wo ich sagen würde, die waren nicht die Einzige. Die Monarchisten waren die genauso sehr wichtig als die und auch liberale Menschen, die wirklich gegen Islam sind und dieses Regime stürzen wollen. Für die Radikalisierung dieser Regime, die Bewegung jetzt im Ausland wenigstens, sehr zuständig sind. Sie sind nicht nur Linke. Und die immer betont haben, nein, die Farbe Grün ist nicht meine Farbe, das ist, verdammt nochmal, das ist die Farbe der Islam und nicht der Farbe, wir sind Iraner, wir sind Linke, wir sind das und jenes. Auf jeden Fall, die iranischen Iraner haben es gesagt und wollten, und immer wieder wurde tot Amerika und tot Israel gerufen, wie du gesagt hast, und wurde entgegengesetzt, tot Russland und tot China, habe ich sehr oft gehört. Warum sagen die Iraner im Iran tot Russland, tot China? Weil sie wissen genau, dass diese beiden Länder sind gegen die Sanktionen. Die sind die beiden Länder, die mit diesem Regime verhandeln wollen. Und übrigens, das ist sehr dumm, wenn man zum Beispiel Deutschland, die sehr höhere Wirtschaftsbeziehungen zu Iran hat, zu sagen, bitte reden Sie über Menschenrechte. Verstehen Sie? Dieser Land hat 100 100 Milliarden Euro im Jahr mit diesem verdammten Regime immer Kontakte. Ein Land, die so wirtschaftlich enge Beziehungen mit diesem verdammten iranischen Regime hat, wird nicht und niemals über Menschenrechte mit diesem Land behandeln. Weil er handelt wirtschaftlich mit dem. Du kannst nicht, ich frage mich, diese iranische Linke sind so blöd, die nicht das nicht sehen können. Man muss es mal sagen, hör auf mit deiner scheiß wirtschaftlichen Beziehung. Und dann, als die ihre Beziehung, wirtschaftliche Beziehung mit dem Regime aufgehört haben, so ungefähr, ne? So haben sie angefangen, mit dem Regime aufhören, wegen Atombombe und Revolution geladen worden, in terroristische Liste im Amerika gesetzt worden. In einmal, der Ton sogar Menschenrechtsorganisationen wurden schärfer. In dem Moment, als die Merkel höhere Tonne getroffen hat, wurden eine der größten Menschenrechtsorganisationen, ansonsten wissen wir, diese Bewegung ist 7 Monate da. Und 7 Monate ist das die Anfang war, die jugendlichen Frauen in diese Bewegung festgenommen, vergewaltigt worden, ermordet worden. Als sie langsam in der Wege Sanktionen kommen, dann kommen 45 Nobelpreisträger und schreiben eine Petition und unterschreiben die. In einmal die Welt ist wach geworden. Dann also bin ich immer noch die Meinung, erstmal muss man Sanktionen gegen dieses Regime. Und die Iraner wollen diese Sanktionen. Und die Iraner haben in alle Ebenen gesagt und wollen, dass die Sanktion gegen dieses Regime wird und wegen eben Atombombe und weil sie genau wissen, dass eine Verbindung zwischen Atombombe und diesem Regime, Unterdrückung dieser Regime gibt und dann zweitens, so ist das nicht. Das iranische Regime wollte nie Juden töten, also in diese Art und Weise, die man hier behauptet. Bahais schon. Bahais werden vernichtet. Nach iranischem islamischem Gottesgesetz, Juden, Christen, Zarathustra und so weiter, die sind Buchreligion und besonders Juden und Christen, die sind Buchreligion. Sie wollen, dass die Juden und Christen im Iran unter, wie gesagt, Schutzbefohlen. Untertanen sein. Ne? Aber, wie ich gesagt habe, ich habe in meinem Vortrag auch gesagt, sie werden jüdische Staat vernichten. Weil dieser jüdische Staat heißt das, dass die Gottesstaat wird niemals verwirklicht werden, solange ein jüdischer Staat da ist. Die sind nicht gegen Juden allgemein. Solange die Juden unter der Überwacht der Muslimen sein, die haben kein Problem damit. Mohammed hatte kein Problem, die werden kein Problem haben. Und aber sie werden Israel vernichten. Darum ging es hier. In Vernichtung der Israel. Und Ausradieren der Israel ist das hier die Problem. Ansonsten wissen wir schon, die Bahais werden aber vernichtet. Weil Bahais sind keine Buchreligion. Und die sind, nach Islam gesehen keine Buchreligion. Entschuldigung, Bahais waren immer ein Dorn im Auge der Mullahs gewesen. Und das ist nicht von heute unter Gottes Staat, sondern wir wissen von der Geschichte, Fadayane Islam haben die erste Bahais ermordet. Zum Beispiel der große Historiker Iran, Herr Ahmad Kasravi, wurde von Islamisten ermordet und viele andere Bahais. Und das bis jetzt. Du bist jetzt eigentlich, ne, ist klar, dass er jetzt auf sein entgegnet erstmal. Ich habe jetzt etwas den Überblick verloren, wo wir sind.